war schon düster, als ich am Montagabend nach Hause ging. Da sah ich, wie unser Arthur noch bei Jupp in der Kneipe ging. Ich hatte Durst und mir war kalt, da ging ich rein. Der Arthur saß schon vor sein Bier und sagte, Menschenskind, was machst du hier, wo de Meister längst bei der Frau zu Hause sind? Doch dann rief er, Jupp, schütt den Adolf auch ein Ein. Bottropper Bier ist so wie der Saft für'n Leben hier im Revier. Tut man manchmal gern einheben und an so ein Tag krieg ich zu Hause meist noch Krach, dass ich nicht lach. Bottropper Bier. Und du fängst dann schnell am Singen hier im Revier. Tun die Gläser kräftig klingen, der Gerstensaft gibt dir wieder neue Kraft, bist du abgeschlafen. Und nach dem 13. Glas fing Arthur an und packte aus. Er hätte Ärger mit dem Chef und seine Braut wär nie zu Haus. Und auch der Zukunft wär nicht das, was sie mal war. Das wird anders, wenn er erstmal Lotto-König wär. Dann wär die Arbeit viel leichter und das Leben nicht so schwer. Doch leider kommt zum Glück bei uns ja nie hierher. Bottropper Bier ist so wie der Saft für'n Leben hier in Revier. Tut man manchmal gern einheben und an so ein Tag krieg ich zu Hause meist noch Krach, dass ich nicht lach. Bottropper Bier. Und du fängst dann schnell am Singen hier im Revier. Tun die Gläser kräftig klingen, der Gerstensaft gibt dir wieder neue Kraft, bist du abgeschlafen. Bisse abgeschlagen.